Hallo und willkommen zu der Kurzform von Ach. Wie immer gibt es 10 Hinweise auf eine Person, die nicht mehr unter uns weilt. Heute von und mit Jürgen. Wir machen das jetzt so, habe ich mir überlegt. Ich habe ja hier einen Stapel schlechtes Gewissen und mindestens ebenso viele Zusendungen von Hörenden und Hörerinnen und Hörern. Und die gehen zurück bis in den Mai 2020 und ich fühle mich wirklich schlecht deswegen. Also es tut mir leid, wenn ihr noch nicht dran wart. Aber um das jetzt irgendwie, diesen Stress loszuwerden, dass ich das jetzt alles irgendwie noch umsetzen muss. Wir machen das jetzt so, ich habe alle nummeriert und ich werde jetzt eine echte Zufallszahl. Boah, ich wollte sagen, ich habe einen Würfel hier, wenn du willst. Was? Einen Würfel? Ja. Wie viele Seiten hat der? Ich kann dir einen anbieten mit 6, mit 10, mit 12 und mit 20. Ist schlecht, ich bräuchte einen mit 8. Ich wollte es gerade sagen. wenn du jetzt 8 gehabt hättest, hätte ich gesagt, ich brauche einen mit 9, also einfach nur, um dich zu trollen. Aber es gibt ja random.org, ja, die mit den echten Zufallsnummern, weißt schon. Also mein Gedanke war vom Wortwitz her, dass wir ja 8 sind und dann quasi das 8 Seiten haben muss. Nicht schlecht. Ja, ich habe gerade wirklich 8, aber ich habe auch die aussortiert, die ich euch nicht zutraue. Ja. Ich sag jetzt nicht, die zu schwer sind. Die sind nicht zu schwer. Das ist kein Kriterium mehr. Die sind nicht zu schwer. Die traue ich euch nur nicht zu. Also, jetzt drücke ich da mal ganz viel drauf und dann sagt jemand von euch Stopp, dann ist es noch zufälliger. Bitte, bevor ich einen Krampf im Finger kriege. Stopp. 5. Das ist eigentlich völlig egal, weil ihr wisst eh nicht, was sich in den Nummern verbirgt. Ich könnte auch einfach das nicht nummeriert haben und jetzt irgendeins machen. Es ist so schön, wenn man die volle Freiheit hat, zu tun und zu lassen, was man denn hier will. Oh, das ist schön. Das ist viel Text. Unsere Pippi Langstrumpf. Danke, Virgil. Das ist aus dem Oktober, ist gar noch nicht so alt. Ich sage jetzt nicht, welches Jahr. Ich wollte gerade sagen, so kann man es natürlich auch machen, indem man jetzt einfach immer random Leute nimmt und sagt, oh Mensch, das ist ja total alt, das ist ja verrückt, sowas. Oder auch ein, ist ja gar nicht so alt, ich bin gar nicht so weit hinterher. Erstens. Ich wurde 1926 im Süden der USA geboren. Meine Karriere war mir nicht von Anfang an in die Wiege gelegt. Ich als Halbindianer, Sohn eines Priesters und einer Lehrerin, geriet zunächst auf die schiefe Bahn eines Kleinkriminellen. What? Könnt ihr euch jetzt überlegen, ob der Priester oder die Lehrerin der Indianer war? Können gerade gefühlt noch in ganz viele Richtungen gehen. Also dann gebe ich euch mal eine Richtung vor. Schon früh beging ich eine Reihe von Ladendiebstählen. Zuletzt wurde ich zu einigen Jahren Zuchthaus verurteilt, als ich nach einem Raub ein Auto mit vorgehaltener Waffe anhielt und kaperte. Mit einer Spielzeugwaffe, wie ich immer wieder danach betonte. So jemand wie Billy the Kid oder so? Das war ja viel, viel früher. Wir sind ja dann noch in einem ganz anderen bisschen. Zeit. Ich glaube auch nicht, dass der Halbindianer war. Ja. Glaube ich auch nicht. Also wäre mir neu. Das wäre eine dramatische Wendung der Lebensgeschichte. Drittens. Später in meiner Karriere, als ich einen Nachtclub leitete, stand ich außerdem wegen Förderung der Prostitution Minderjähriger vor Gericht. Dies war der Grund, weshalb mich ein paar Jahre danach das schwedische Königshaus boykottierte. Das schwedische Königshaus? Was? Also Moment, jetzt sind wir bei einem Entertainer. Jetzt ist das muss ein Entertainer sein. Das geht nicht. Warum sonst soll das schwedische Königshaus? Ich finde, also das ist schon ein ziemlich. Wenn du nicht Ford oder Volvo oder sowas bist oder keine Ahnung, warum soll ich das schwedische Königshaus boykottieren oder irgendwelche ganz krassen Delikatessen machen? Aber da ist ja auch nicht so sehr die Persönlichkeit im Mittelpunkt. Ich sag, das ist ein Entertainer. Es könnte aber auch ein Politiker sein. Nein, Entertainer. Es könnte auch ein Politiker sein. Von ABBA sind alle noch am Leben. Nicht, dass irgendwie hier Dancing Queen, was ja irgendwie auf die schwedische Thronfolgerin gemünzt ist, hätte live auftreten sollen in Schweden. Kommen die aus dem Süden der USA? Es spricht wirklich sehr viel gegen ABBA. Ich gebe es. Ja, auch so, ihr Alter ist auch so, wenn 26 geboren, ich glaube nicht ganz. Als ich wir hätten schon ein Unmöglicheres. Als ich mit 21 Jahren aus dem Gefängnis freikam, lernte ich Friseur und Kosmetiker, heiratete und arbeitete unter anderem als Pförtner eines Radiosenders. Dort kaufte ich irgendeinem Typ eine E-Gitarre ab, besorgte mir ein Tonbandgerät und begann, Songs aufzunehmen. Chuck Berry. Ja, das ist Chuck Berry. Es bleibt mir nichts anderes zu sagen. Wie sich halt schon keiner mehr freut. Über. Oh Gott. Wir müssen hier was ändern. Ja, das stimmt. Als ich regelmäßig in einem kleinen Club auftrat, bestand das Publikum ausschließlich aus Schwarzen. Erst als ich herumsprach, dass dort ein Hillbilly auftritt, also ich, änderte sich das Publikum zu gemischt schwarz-weiß, damals fast ein Unding. Aber was heißt ein Hillbilly dort auftritt? Ja, weiß ich auch nicht. Also halt so ein Redneck aus dem Süden der USA, aber nee. Ja, hat jetzt aber mit seiner Indianerherkunft nichts zu tun anscheinend. So, nee. Ich glaube, das ist halt einfach eines geringen Standes halt wahrscheinlich so. Aber sagst du Hillbilly zu People of Color? Nee. Ich hätte gedacht, also, Aber jetzt mal ganz dumm, Chuck Berry, ist der richtig farbig? Ist der... Er ist ja offensichtlich ein Mischling. Ist der irgendwie heller? Hellhäutiger? Das weiß ich nicht genau. Also, ich habe jetzt keine Farbskala, keine Rals. Guten Mann mal angelegt. Nee, aber so, dass Leute, die sich so identifizieren, ihn vielleicht erstmal im ersten Moment nicht als einen. Nee, überhaupt nicht. Hätte ich jetzt auch gedacht, dass der da eigentlich voll reinpassen würde. Ich weiß jetzt auch nicht ganz genau, was mit Hillbilly an der Stelle gemeint ist. Also vielleicht sagt man auch Hillbilly zu Leuten, die aus dem Süden kommen und dann eher so ländlich wohnen. Dass man halt sagt so, das ist halt so ein Typ, der da irgendwo in den Bergen wohnt und so ein schräger Typ ist. Vielleicht sagt man das so. Müsste man mal nachgucken, was Hillbilly eigentlich genau bedeutet und wo das herkommt. Ja, das wäre mal förderlich. Du. Ich schlag das mal nach, ich lese mal weiter. Ich guck dir gerade mal. Während einer Autogrammstunde nach dem Konzert eines meiner Idole fragte ich ihn, wo ich meine Aufnahmen hinschicken könne. Er nannte mir ein Label und ich schickte ein Band dorthin. Ergebnis: Das Lied wurde umbenannt. Erst war es ein Frauenname, dann Name eines Haarpflegemittels und schließlich Top 10 der Billboard Charts, 3-Jahres-Vertrag. Wow. Ich sehe hier gerade, Hillbilly ist sozusagen im Deutschen so das Hinterwäldler oder Landei. Eine oftmals abfällig verwendete Bezeichnung für die Bewohner einer ländlichen, gebirgigen Gegend der USA, sowie den Appalachen und der Ozarks. Ja, aber es ist nicht, ja, okay, es ist so. Im Wikipedia-Artikel über ihn steht drin, dass er als, in Anführungszeichen, auf farbiger Hillbilly, Anführungszeichen, auftrat. Ja, er ist ja jetzt nicht, genau, also ein Redneck ist nochmal leicht anders konnotiert so, ne? Ein Redneck ist eher einer, der halt so sehr, sehr ländlich und ein bisschen zurückgeblieben rüberkommt. Und ich glaube, Redneck geht wieder nicht gut mit einer anderen Hautfarbe daher, weil ja Redneck daher kommt, dass du irgendwo auf der Plantage oder irgendwo draußen so viel arbeitest, bis der Nacken rot wird. Und das funktioniert ja bei Leuten mit anderen Hautfarben nicht in der Form. Das auch, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass Redneck erstmal sonst keine, sich nicht auf Hautfarbe groß... Von der Ursprungsbedeutung ist wahrscheinlich eine andere, als was es jetzt irgendwie dann geworden ist. Ja. So, weißt du? Weil ich habe zum Beispiel gerade zum ersten Mal in meinem Leben Wortherkunft mir erklären lassen, weil mir das auch nicht bewusst war mit dem Redneck. Also danke dafür. Ja, gerne. Ich übrigens sehr den Hillbilly Wikipedia-Artikel aufzumachen, denn da ist auch ein Bild als wahrscheinlich so ein, das ist ein typischer Hillbilly-Situation, abgebildet von einem etwas einfach dümmlich guckenden Mann. Der Mann wird offensichtlich gerade von einem Bären überrascht, aber so wie man ein rate mal, wer hinter dir steht, also jemanden anderem die Augen zu halten, so steht der Bär hinter dem Mann und offensichtlich die Ehefrau von dem Mann steht dem Bären wieder gegenüber, guckt sauer und drischt dem Bären als mit einem Hammer über. Und das ist anscheinend für so ein, ich schaue gerade, ob das für einen Film ist. Also ich vermute mal schon. Hier Universal International Presents. Ja, das müsste für einen Film sein. Sehr skurriles Plakat. Okay. Ich lieferte Hit nach Hit und mauserte mich zu einem der einflussreichsten Musiker meines Genres. Wegen meiner alten Marotte, mich nach Möglichkeit stets in bar auszahlen zu lassen, bekam ich es immer wieder mit der Steuer zu tun. Auch wurde ich mehrmals wegen Besitz von Marihuana angeklagt. Für gewöhnlich erklärte ich mich direkt schuldig und spendete Beträge an öffentliche Einrichtungen, um Schlimmeres zu vermeiden. Die Welle meines Erfolgs wollte zunächst nicht nach Europa überschwappen. Erst als ich im Titel meines Songs »Mein Tambourine« das Wort »Tambourine« durch ein anderes ersetzte und darauf mehrere Radiosender sich weigerten, es zu spielen, als dann auch empörte Leserbriefe sich in britischen Briefkästen häuften, entwickelte sich der Song unter der Hand zum Hit und erreichte unter anderem die frühen Mitglieder der Beatles als auch der Rolling Stones, die mich später als einer ihrer wichtigsten Einflüsse nannten. Ich so, jetzt müssen wir doch wissen, welches Wort es denn war. Ich überlege auch gerade. Das steht hier nirgends. Oder ist da noch eine Seite 3? Nee. Keine Fußnoten. Google doch mal. Also. Neuntens. Das ist das Stichwort Chuck Berry. Mhm. Mein Tambourine. Also My Tambourine wahrscheinlich. Neuntens. Es blieb nicht nur bei Einflüssen. Zitat von mir: Wenn ich auftrete, glauben manche Leute, ich spiele die Rolling Stones nach. Dabei ist es genau umgekehrt. Andere Acts, die für Cover meiner Songs berühmt wurden, um nur einige zu nennen: Elvis Presley, Jimi Hendrix, Beach Boys, Status Quo, AC/DC, Bryan Adams, David Bowie, Buddy Holly, The Grateful Dead. Ihr wisst genau, welcher Song ist. Das wird nämlich auch bei den Simpsons mal zitiert, dass eine von den Kindern an der Schule in Springfield den Song als so beim Talentwettbewerb der Schule singt. Das ist nämlich der Song My Dingeling. Echt? Ja, und dann steht halt vorne auf der Bühne und fängt an zu sagen, My Dingeling, I got my Dingeling. Und irgendwie der Rektor macht einfach einen Vorhang zu, so Okay, klingelt nicht bei mir. Nee, weiß ich jetzt tatsächlich auch nicht. Glaube ich zumindest, dass es das dann bestimmt ist. Ja, wahrscheinlich. Das klingt auf jeden Fall sehr plausibel. Der letzte Hinweis. In einer populären Fanfiction werde ich von meinem Cousin zu meinem unverwechselbaren Stil angeregt, als dieser gerade Zeuge eines Konzerts eines Zeitreisenden wird. Ja. Der Zeitreisende instruiert die Band mit den Worten, es ist ein Blues in F, bleib dran und achte auf die Tempiwechsel. Duck Walk. Okay, das kann ich jetzt zuordnen. Oh ja. Und dann steht da noch, so mein Name ist Chuck Berry. Also Chuck Berry ist wirklich komplett farbig. Mhm. So, falls irgendjemand Zweifel hatte. Hätte ich jetzt auch gedacht. Mich hat das mit dem Halbindianer irgendwie irritiert. Wie war der Spruch in Zurück in die Zukunft? Eure Kinder werden damit was anfangen können? Oder eure Kinder werden aber was sagt denn ihr nochmal? Ja, ich weiß es auch nicht mehr. Aber es ist noch nicht so lange her, dass ich es gesehen habe. Dieses völlig irre Solo. Ja. Alle sind völlig überfordert und dann meinte, eure Kinder werden drauf abfahren. Und am Telefon ist einer, der dann seinen Kumpel Chuck, das musst genau, du dir anhören. Ja. Ach, ich liebe Chuck so Berry hat an seinem 90. Geburtstag ein neues Album angekündigt. Das ist ein ganz schön cooler Move. Ja, finde ich geil. Sehr gut. Wie alt ist er geworden? Das war im Oktober 2016 und 2017 ist er gestorben. Also, ich bezweifle stark, dass er dieses Album noch released hat. Ach, jetzt hätte ich fast vergessen. Danke. Schön. Und wenn ihr auch wollt, dass eure Sachen so zerknüllt werden und so wunderbar akustisch über den Äther erklingen, dann schickt uns eine Mail. Ihr findet Kontakt auf das-a.ch. Vielen Dank. Das war's in der Folge.